Hier ist weiter der Deutschlandfunk Soundcheck, heute zum Thema Jungle. Mein Name ist Günther Jansen. Zu Beginn dieser zweiten Stunde war das eben Elizabeth Troy zusammen mit ihren Produzenten Soundman und Don Lloydie. Elizabeth Troy bezeichnet sich selbst als eine Seiteneinsteigerin in die Jungle-Scene. Vorher hatte sie unter anderem für Incognito und Die Influence als Sessionsängerin gearbeitet, sowohl auf Tourneen wie auch in Studios. Inzwischen gibt es auch eine neue Single von ihr, Let Me Be, auch sehr schön. Das eben aber war ihr Greater Love vom Anfang des Jahres. Allerdings nicht in der normalen Single-Version, sondern im Remix von Tea Power, auch der aus London und auch der mit einem Heimstudio, in dem er schon viele Remixe fabriziert hat, sowie sein eigenes Album The Self-Evident Truth of an Intuitive Mind. Mark Royal, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, lässt sich ungern irgendwelchen Szenen oder Subszenen unterordnen. Er veröffentlicht auch härtere, noch härtere Sachen unter einem weiteren Pseudonym Atomic Dog. Hier aber jetzt als Tea Power von seinem Soloalbum und zwar das Stück Square. Laid back. nach einem Ausschnitt aus T-Powers Album, eben eine Maxi-Single von Alex Rees, Feel the Sunshine. Die Sängerin dabei hieß Deborah Anderson. Es war also nicht Björk, wie man vielleicht zwischendurch mal vermuten konnte. Es ist Alex Rees' erste Veröffentlichung auf dem renommierten und großen Island-Plattenlabel. Viele Firmen hatten sich um ihn bemüht, nachdem er sich in der Jungle-Szene einen Namen erworben hatte durch seine eigenen Sachen und dazu viele Remixe, darunter für Tricky, Kenny Larkin oder wie gleich zu hören für Juan Atkins alias Model 500 aus Detroit. Also im Rahmen der heutigen Sendung einer der seltenen Fälle, wo wir mal London bzw. England verlassen und wenn es auch nur das Ausgangsmaterial betrifft, eben die Maxi The Flow von Model 500 hier im Remix von Alex Rees. We'll be right back. Delicious break. Zuerst der Alex Rees Mix von Model 500's The Flow, danach ein altbekanntes Stück, La Bamba, eben in der Version der Jungle Twins, darunter Sly Dunbar an den Drums und wahrscheinlich der Tiefpunkt der heutigen Sendung, was Glaubwürdigkeit, Credibility angeht. Denn was ist das anderes, als sich an einen vermeintlich populären Trend ranzuhängen und leichtes Geld zu verdienen? Aber auch das gibt es im Jungle-Jahr 95 und es zeigt auf eine Art auch den Weg, den diese Musik schon zurückgelegt hat, vom Underground bis zum leicht verdaulichen Mainstream. Wie gesagt, das eben nur der Information halber, nicht als Beleg für einen generellen Ausverkauf von Jungle. Dass man auch mit künstlerischer Eigenständigkeit, Integrität ganz nach oben in die Hitparaden gelangen kann, dafür steht Goldie. Über keinen anderen Jungle-Act wurde mehr geschrieben. Besonders die britische Presse überschlug sich bei Erscheinen seines Doppelalbums Timeless. Da hieß es unter anderem, Timeless ist so prägend für dieses Jahr wie Sign of the Times, Screamadelica und Blue Lines, jeweils für ihre Jahre. Und von Meisterwerk war die Rede, Kühnheit, großem Entwurf. Es gab ein paar kritische Einwände mit dem Tenor Größenwahn, Blendwerk, Pink Floyd im Jungle-Zeitalter. Aber so oder so, keine Veröffentlichung auf dem Jungle-Sektor hat solche Spuren hinterlassen, solchen Eindruck gemacht, wie eben Goldies Timeless. Und wir hören daraus nun aus über 2 Stunden Gesamtspielzeit die ersten 8 Minuten Timeless Inner City Life von und mit Goldie. Inner City Life, so beginnt Goldies Doppelalbum Timeless. Goldie, aufgewachsen in der englischen Provinz, unter anderem tätig als Graffiti-Künstler in London, als Breakdancer in New York oder als Zahngoldverkäufer in Miami, wurde, was Jungle angeht, infiziert in der Londoner Diskothek Heavens, wo regelmäßig frühe Drums- und Bass-Exkursionen stattfanden. Und nun klickte das zusammen mit seiner musikalischen Vergangenheit, wo er alles von Punk, Hip-Hop bis House und Techno aufgesogen hatte. Und dieses weite, offene macht wahrscheinlich auch den Erfolg seines Albums aus, weil unterschiedliche Leute sich ganz unterschiedlich reinhören können und nicht nur eine bestimmte Szene. Vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt um 2.43 Uhr ein Gruß an Cool FM, einem Privatsender in London, denn dort legt vielleicht gerade DJ Ash auf. Hier zu hören mit Square.